Der Wind weht vom Meer und ich schließe die Augen. Und auf meiner Netzhaut erscheint das Bild jenes Augenblicks, wie er sich mir eingebrannt hat, der alles für mich in dieser Geschichte veränderte. Rodney fuhr an uns vorbei und hielt vor dem Eingang des Restaurants auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Er sprang aus dem Wagen und mit großer Gebärde öffnete er die rechte Seitentür. Ich hatte schon seit Jahren keine wirklich klare Vorstellung mehr. Ihr Bild in mir war mit Weichzeichner retuschiert, verlor sich in Fragmenten. Sie stand da, aufrecht, die Schultern gespannt, bekleidet mit einem hautengen roten Latexkleid, das alle Lichter des La Cienega reflektierte und jede Linie ihres Körpers preisgab. Ihr dunkles Haar hatte sie mit einer roten Seidenschleife zu einem frappanten Pferdeschwanz zusammengebunden, so dass der Glanz, der in ihren Gesichtszügen lag, wirkungsvoll unterstützt wurde von den Clips an ihren mädchenhaft zierlichen Ohren. Es war Paula. Meine Paula, nicht die von Rodney, den sie mindestens um einen Kopf überragte. Sie schaute kurz zu uns herüber, flüchtig, so wie sie auch heute manchmal, wenn sie auf meiner Terrasse sitzt und aufs Meer schaut, überraschend den Blick mir zuwendet. Und obwohl sie uns nicht erkennen konnte, schien ihr Blick mir zu sagen, das hier bedeutet nichts. Das ist Theater für einen guten Zweck. Denn ich gehöre dir. Zu Händen Arnold Schwartz, Care of Mendel Phillips and Cantor, 11355 West Olympic Boulevard, Los Angeles, California 90064. Ich weiß nicht, was sich zwischen Tom und dieser Paula, wie er sie nennt, 7 Jahre zuvor zugetragen hat. Ich weiß nicht, ob es sich dabei um jene Vanessa Wallace handelt, mit der Tom seinerzeit einmal zusammen war, und wie die beiden heute zueinander stehen. Nur so viel ist sicher. Für Tom muss die vermeintliche Wiederbegegnung so wichtig gewesen sein, dass er sich veranlasst gesehen hat, bei der zweiten Lieferung mit Ergänzungen und Überarbeitungen seines Manuskripts in einem Brief an mich die eben filmisch erzählte Szene noch einmal aus persönlicher Sicht und als habe er sie tatsächlich erlebt darzustellen. Ich kenne Tom seit etwa 20 Jahren. Er war lange bei mir unter Vertrag. Und obwohl ich als Agent nur selten private Kontakte zu meinen Klienten pflege, hat sich zwischen uns zeitweilig eine recht enge Freundschaft entwickelt. Vor gut 8 Jahren verschwand er plötzlich von hier. Ja, und dann erhielt ich vor wenigen Monaten ein Päckchen. Aufgegeben irgendwo auf Malta. Ohne Absender. Ein dicker Packen Papier, ziemlich chaotisch. Eine Mischung aus, wie soll ich sagen, aus Treatment und Roman. In seinem Begleitschreiben bat mich Tom, die Geschichte an die Industrie weiterzuleiten, was ich auch gemacht habe. Sobald klar wurde, dass Tom mit seiner Story über einen Casino-Scam einen Zusammenhang herstellt zwischen den mysteriösen Benedict Canyon-Morden, die 3 Leichen in dem Haus mit dem geöffneten Tresor und dem Verschwinden von Floyd Benson, na, beides geschah ja vor etwa einem Jahr, entbrannte ein regelrechter Kampf um die Rechte. Und natürlich interessierte sich auch das Los Angeles Police Department für das Material. Dabei ist durchaus unklar, ob man Toms Drehbuch, wenn man das Konvolut als solches bezeichnen will, als Tatsachenbericht lesen darf. Unbestreitbar ist zweifellos, dass der Autor über erstaunliches Detailwissen verfügt. In dieser Villa im Benedict Canyon waren in der Tat Abhörmikrofone eingebaut. Und bei den Leichen handelte es sich um Angestellte eines Casinos in Las Vegas. Aber das Casino bestreitet entschieden, bestohlen worden zu sein. Und von Tino Rodriguez, ebenfalls Angestellter im Tropicana und seit dem Zeitpunkt der Morde als vermisst gemeldet, fehlt bis heute jede Spur. Selbstverständlich befand er sich nicht in der Gefriertruhe in Bensons Villa. Wie auch immer man das Manuskript beurteilen mag, merkwürdig bleibt in jedem Fall Toms Geheimniskrämerei. Diesmal kam sein Brief aus Südfrankreich. Wieder ohne Absender. Ich wüsste gar nicht, wohin ich ihm sein Honorar überweisen sollte. Was ist mit Dienstwaffen und Halfter? Keine Waffen, auf keinen Fall. Rodney! Hey, seid ihr wieder da? Es war schon kurz vor Mitternacht. Rodney! Die Schauspieler hatten gerade damit begonnen, aufzulisten, welche Requisiten sie am Montag wo würden ausleihen müssen, als sich die Revox einschaltete. Im Empfänger wurden die Stimmen von Steve und Muscle laut. Ich sehe mal oben nach, vielleicht schieben sie eine Nummer. Der Besuch der beiden am Hollywood-Sign hatte offensichtlich länger gedauert als erwartet. Green und Cage waren, trotz diverser Drinks, zu denen Cage Green hatte überreden können, schon seit einer Stunde von ihrem Ausflug zu Dre's zurückgekehrt. Wir sind nicht da. Nee, aber es muss echt aus. Willst du trinken? Wir müssen sie beeindrucken. Scotch. Mit Eis? Wenn's nicht reicht. Waffen sind zu riskant. Na schön. Aber eine Spielzeugpistole wird doch wohl noch erlaubt sein, oder? Naja, als Bluff. Brauchen wir auch nicht auszuleihen. Ich hab so eine in meinem Koffer für alle Fälle. Vielleicht der Tino noch lebt. Liegt er irgendwo in einem Krankenhaus. Dauert bestimmt Wochen, bis der widersprechen kann. Wenn ich mich recht erinnere, warst du erst nicht davon begeistert, dass ich ihm den Kiefer gebrochen habe. Naja, also ich meine, wenn du jemanden ausquetschen willst, naja, wenn der noch lebt, dann ist er erstmal stumm. Und wenn er tot ist, dann kann er eh nichts mehr sagen. Von daher droht keine Gefahr. Es sei denn, der hat Spuren hinterlassen. Wie meinst du das? Naja, wenn er tot ist und die Polizei ihn gefunden hat, dann wird sie Fragen stellen an seiner Arbeitsstelle, in seinem Umfeld, bei Freunden. Du meinst, sie kommen zu uns? Vielleicht. Aber in jedem Fall zu Paula, denn die wohnt mit ihm. Aber warum sollte die uns verpfeifen? Erstens weiß sie nichts von unserer Extratour und zweitens hängt die doch selbst mit drin. Hm. Wenn die sie richtig ins Gebet nehmen, dann sinkt die. Da gehe ich jede Wette ein. Wenn die dabei ihre Haut retten kann. Das heißt, unser Schicksal liegt in ihren Händen. Du sagst es. Komm, schau mal nach. Die werden erst Ruhe geben, wenn sichergestellt ist, dass die Frau schweigt. Es sei denn, wir nehmen es selbst in die Hand. Verstehe. Oh, nein. Wir wollen einer Bande von Dieben einen kleinen Streich spielen, okay? Ich lehne es ab, grundsätzlich hier jetzt den Friedensrichter zu spielen. Kommt nicht in Frage. Benson schüttelte den Kopf und blickte zu Green. Was meinen Sie, Mr. Green? Das ist ein Himmelfahrtskommando. Wir haben ohnehin nur eine geringe Chance, ungeschoren davon zu kommen. Und jetzt sollen wir auch noch den einen Dieb vor dem anderen schützen? Ich habe lediglich ein Fünkchen Mitleid. Sie sollen sich doch gegenseitig abmurksen. Ja, umso leichter für uns. Mich interessiert nur das Geld. Tut mir leid. Ja. Aber anders als dir, Jim. Ich kann hier nicht tatenlos zu sehen. Ich kenne Paula. Ich weiß. Es klingt absurd. Aber wir waren vor circa 7 Jahren zusammen. Damals hatte Paula ein Skript über einen Casino-Raub verfasst, das sie nun offensichtlich realisiert hat. Nicht als Film, sondern live. Sie ist der Kopf. Von ihr stammt der Plan. Und sie hat mit Tino zusammen gewohnt. Was immer das heißen mag. Wir müssen sie schützen. In unserem eigenen Interesse. Es gab eine hitzige Diskussion, bei der Cage Green vorwarf, er sei ein Unsicherheitsfaktor. Er würde sich von seinen Eiern leiten lassen. Nur mit Mühe gelang es Benson, die Wogen zu glätten. Schließlich könne es durchaus von Vorteil sein, dass Green Paula kenne. So ließen sich die nächsten Schritte des Gegners möglicherweise im Voraus kalkulieren. Erschöpft ging man schlafen. Die Stimmung war angespannt und unentschieden. Die Rückkehr von Rodney und Paula war dabei fast unbemerkt vonstatten gegangen. Gegen 3 Uhr wurde Green, der im Wohnzimmer neben dem Empfänger schlief, geweckt. Die Revox schaltete sich ein. Dann hörte er Paulas Stimme. Kate? Paula hier. Entschuldige, dass ich dich mitten in der Nacht anrufe, aber ich brauche deine Hilfe. Ruf mich doch bitte morgen früh unter der Nummer in L.A. an und sag, dass bei dir die Wehen eingesetzt hätten und ob ich nicht sofort nach Vegas zurückkommen könnte. Ich werde ewig dankbar, wenn du das machst. Ich erklär's dir morgen. Hast du die Nummer? Okay. Ja, ich dich auch. Schlaf gut. Am nächsten Morgen um 7:15 läutete das Telefon. Green hörte, wie Rodney abnahm. Ach, du bist. Und den Hörer an Paula weiterreichte. Für dich. Es war Kate, die Paula verabredungsgemäß bat, nach Vegas zu kommen. Green weckte Benson und Cage und informierte sie über die neueste Entwicklung. Und darüber, dass er die Absicht habe, Paula zu folgen, um sie, wenn die Umstände es zuließen, als Polizist getarnt zu befragen. Vielleicht wusste sie etwas über den Verbleib des Schlüssels. Benson war einverstanden. Cage gab seine Zustimmung erst, nachdem Green äußerste Zurückhaltung zugesagt hatte. Gegen Mittag landete die Maschine in Vegas. Nur mit Mühe hatte Green noch ein Ticket für den Flug bekommen, den Paula gebucht hatte. Maskiert mit einer Baseballkappe, einer Sonnenbrille aus Spiegelglas und einem Schnurrbart, glich Green mehr der Karikatur eines bekannten TV-Seriendetectives auf Hawaii. Dennoch wandte er sich ab, als Paula sich am Taxistand plötzlich umdrehte und in seine Richtung sah. Ohne Make-up, in dem gleißenden Licht wirkte sie älter, als er sie geschätzt hatte. Älter und begehrenswerter. Green folgte ihrem Taxi. Als er an ihrer Haustür klingelte, spürte er, dass sie ihn durch den Spion beobachtete. Wer ist da? Polizei! Green hielt Bensons nachgemachtes Polizeiabzeichen hoch. Paula öffnete die Haustür einen Spalt. Detective Van Hagen, was wollen Sie? Ich möchte Ihnen ein paar Fragen stellen. Über Ihren Mitbewohner Tino Rodriguez, darf ich reinkommen? Was ist mit Tino? Mr. Rodriguez ist tot. Ermordet. Sind Sie seine Frau? Nein, nein, wir sind... Könnten Sie bitte Ihre Brille absetzen? Er kam ihrer Bitte nach, verengte die Augen zu Schlitzen aus Furcht, sie könne ihn sofort erkennen. Paula öffnete die Tür. Bitte kommen Sie rein. Und Green folgte ihr ins Wohnzimmer. Mit geschlossener Faust wies sie auf ein Sofa aus grünem Samtvelour. In der anderen Hand hielt sie ein aufgerissenes FedEx-Kuvert. Danke. Sie selbst setzte sich auf einen Stuhl ihm gegenüber. Was ist passiert? Man hat Mr. Rodriguez Leiche in Los Angeles gefunden, in den Hollywood Hills unterhalb des Seine. Er starb an inneren Blutungen. Er wurde schwer misshandelt. Haben Sie eine Vermutung, was ihm zugestoßen sein könnte? Mit geschlossenen Augen schüttelte sie den Kopf. Sie ließ das Kuvert fallen, beugte sich vornüber und verbarg das Gesicht hinter ihrer Hand. Die Faust blieb geschlossen. Green reichte ihr ein Papiertaschentuch und hob das Kuvert auf. Es war adressiert an Tino Rodriguez, 2321 Canyon Drive, Las Vegas. Wie ist Ihr vollständiger Name? Paulette Vanessa Carter. Welcher Art ist Ihre Beziehung zu Mr. Rodriguez? Wir wohnen hier zusammen. Wir sind nicht miteinander liiert, wir teilen nur das Haus. Tino war Homo. Hatte er Feinde? Nicht, dass ich wüsste. Er war nicht vorbestraft, aber er wurde ein paar Mal verhaftet. Verdacht auf Betrug, Hochstapelei. War er in irgendein kriminelles Vorhaben verwickelt? Nein. Sowas war Tino viel zu weit, viel zu anständig. Das kann ich mir auch gar nicht vorstellen. Sie sind eine Kollegin von ihm? Ja. Wir arbeiten zusammen im Eldorado, der Zentralkasse. Wäre es denkbar, dass Mr. Rodriguez vielleicht erpresst wurde? Möglicherweise wegen seiner homosexuellen Kontakte? Ach nein, nein, das wusste doch jeder. Oder aus diesen Kreisen, ich meine, verkehrte er mit fragwürdigen Leuten. Sie sah ihn durch einen Schleier von Tränen an und schüttelte den Kopf. Haben Sie einen Kassettenrekorder? Paula zeigte auf den Schrank. Green gab ihr eine Kassette, sie stand auf und schaltete die Stereoanlage ein. Tino noch lebt, liegt er irgendwo in einem Krankenhaus. Dauert bestimmt Wochen, bis der widersprechen kann. Die ich mich recht erinnere, warst du erst nicht davon begeistert, dass ich ihm den Kiefer gebrochen habe. Naja, also ich meine, wenn du jemanden ausquetschen willst, naja, wenn der noch lebt, dann ist er erstmal stumm und wenn er tot ist, dann kann er eh nichts mehr sagen. Von daher droht keine Gefahr. Woher hast du das? Mit verschränkten Armen stand sie vor dem Schrank. Ihre Augen blitzten. Steve. Was? Im Haus auf den Whitley Heights. Wir kamen schnell dahinter, wo Tino Rodriguez seine letzten Stunden verbracht hat. Wir erhielten die Genehmigung, das Haus abzuhören und das ist das Resultat. Sie werden auch ein paar Mal erwähnt im Zusammenhang mit 4 Millionen Dollar, einem Tresor und einem fehlenden Schlüssel dazu. Genug, um Sie hinter Gitter zu bringen, Paula Carter. Wieso bist du allein gekommen? Polizisten kommen nie allein, das dürfen sie gar nicht. Sie operieren immer zu zweit, damit sie sich gegenseitig beistehen können. Beweisführung und so. Ich hab dich gestern schon gesehen, vom Dreys. Ich hab dich sofort erkannt, Tommy. Auch wenn es nur ein flüchtiger Augenblick war. Ich sah dich dort stehen in der Fahrertür und dachte, das kann doch nicht sein. Wie kann das sein? Du bist Tom Green. Du hast seine Augen, seine Stimme, sein alles. Du bist kein Polizist. Du hast dir einen lächerlich falschen Schnurrbart angeklebt und du tust, als seist du ein Cop. Du bist es nicht. Du bist es nicht. Gib mir den Schlüssel, den du die ganze Zeit in deiner Hand hältst. Paula Vanessa also. Nett, wie Tom hier mit der Identität seiner Protagonistin spielt. Als Autor hat er natürlich jedes Recht dazu. Wenn er aber damit andeuten will, dass Vanessa Wallace ihn zu der Figur der Paula inspiriert hat, das kaufe ich ihm nicht ab. Die hatte jedenfalls nicht das Zeug, den Plan für einen Casino-Raub auszuhacken. Paula schon, so wie die Rolle angelegt ist. Nachdem die beiden das Versteckspiel beendet haben, stellt sich sehr rasch auf beiden Seiten die alte Vertrautheit wieder her. Tom weiht Paula in die Pläne der Schauspieler ein und Paula erklärt Tom, wie sie und ihre Kollegen in den Besitz des Geldes gekommen sind. Also, Rodney DiGiacomo ist Läufer. Sein Job ist es, das Geld von den Spieltischen in die Zentralkasse zu bringen, wo es erstmals gezählt und verbucht wird. Auf seinen Wegen begleitet ihn ein Bewacher. An den Tagen, an denen Mark Fredericks, also Muscle, diesen Dienst hat, legt Rodney einen Zwischenstopp auf der Toilette ein, wo er Teile des Geldes, für die Casino-Leitung völlig unauffällig, im Lüftungsschacht verschwinden lässt. Steve Benelli, ein Monteur, der die Klimaanlage wartet, sorgt dafür, dass das Geld durch die Schachtöffnung in Tinos Büro weiter befördert wird. Von dort kann es allerdings kaum hinausgebracht werden, da alle Mitarbeiter strengstens kontrolliert werden. Deshalb inszeniert Paula eine Schwangerschaft, um mit dem wachsenden Kunstbauch die erforderliche Transportkapazität zu schaffen. Soweit ist Paulas Drehbuch inzwischen Wirklichkeit geworden. In Greens Treatment. Tinos Tod stand nicht in ihrem Skript. Dass sie ihm ohne Zögern den Schlüssel ausgehändigt hatte, hatte jeden Zweifel an ihrer Integrität beseitigt. Green war davon überzeugt, dass der Schlüssel den Tresor öffnen würde. Sie waren jetzt wieder ein Team. Und es war nur konsequent, dass sie gemeinsam nach L.A. zurückkehrten. Benson, der sie gegen Mitternacht am Flughafen abholte, war nicht sonderlich überrascht. Und nachdem Paula ihm erklärt hatte, wie sie in den Besitz des Schlüssels gekommen war, Tino hatte ihn an seine eigene Adresse geschickt, zu seiner Sicherheit, wie er glaubte, war Benson sogar sehr einverstanden. Wenn Miss Carter das Abhören des Empfängers übernehmen würde, könne er Green begleiten. Und da sie nun den Schlüssel hätten, käme es ja nur darauf an, die Gangster irgendwie aus dem Haus zu locken. Green war verblüfft, wie unbefangen Benson Paula begegnete. Floyd war bereit zu akzeptieren, dass bei Paula die Fäden zusammenliefen, dass sie quasi Regie im Hintergrund führen würde. Das Licht fiel aus einem azurblauen, wolkenlosen Himmel auf den alten Olds, der die Whitley Avenue zu den Villen in exklusiver Hügellage hinauffuhr, vorbei an großen hellen Häusern in tiefgrünen Gärten mit funkelnden Swimmingpools und zischenden Rasensprengern. Sie hatten früher hier sein wollen. Es war inzwischen Mittag. Doch die Vorbereitungen hatten länger gedauert als erwartet. Cage und Benson waren zur Maske bei Patty Hammer gewesen und Patty hatte ganze Arbeit geleistet. Außerdem hatten sie einen Black and White organisieren müssen. Einen Komparsen samt entsprechender Uniform sowie diverse Handys und Funkgeräte. Charlie, so der Name des Komparsen, hatten sie eingebläut. Sie wollten einem alten Freund einen Streich spielen. Seine Aufgabe sei es, mit dem Polizeiauto vor dem Haus demonstrativ Posten zu beziehen. Weitere Instruktionen würde er per Handy von Paula erhalten. Die hatte, wie von Benson vorgeschlagen, mit Zustimmung Cages die Überwachung des Empfängers übernommen. Der Wagen hielt vor einem langgestreckten Gebäude. Green schaute in den Rückspiegel und sah, dass der Black and White hinter ihnen stand. Sie stiegen aus. Jim ging zu dem Streifenwagen, redete ein paar Worte mit Charlie. Dann trat er zu den anderen. Er legte eine Hand an die Hüfte und ertastete den Kolben der Pistole. Das würde man sehen, dort hinter einem der Fenster. Sie überquerten den Asphalt in Richtung Eingangstür. Benson klingelte. Sie hielten ihre Dienstmarken bereit. Green sah Cage in die Augen. Cage hatte Angst. Hey! Hi! Was kann ich für euch tun? Mr. DiGiacomo? Rodney DiGiacomo, sind Sie das? Ja. Wir sind vom LAPD. Das ist Detective Jimmy Lohman, Tom Bergman und ich bin Hank Grace. Hi. Wir würden uns gerne mit Ihnen über Tino Rodriguez unterhalten. Über wen? Tino Rodriguez. Er hat sich zuletzt in diesem Haus lebend aufgehalten. Er hat mit jemand telefoniert und wir konnten den Anruf zurückverfolgen. Tino. Ach ja, Tino, der arbeitet doch auch im Casino, ne? Dürfen wir kurz reinkommen, Mr. DiGiacomo? Nervös trat er zur Seite. Natürlich, kommen Sie. Ja, die hohe weiße Halle schien nur für die weite Treppe entworfen zu sein, die sich melodramatisch zu den Schlafgemächern im Obergeschoss hinaufwand. Rechts befand sich ein offener Durchgang zum Wohnzimmer. Mark Fredericks und Stephen Banelli nehme ich an. Die Kollegen des Ermordeten. Bleiben Sie sitzen, meine Herren. Die beiden Angesprochenen starrten Benson an, als könne er hell sehen. Muscle hing schlaff in einer Sofaecke. Ein großer, muskulöser Mann von etwa 30. Steve war schmaler, saß aufrecht in einem Sessel, wirkte beherrscht wie jemand, der sich kontrolliert bewegt. Wir wollen uns kurz mit Ihnen über Tino Rodriguez unterhalten. Ich nehme an, Sie haben nichts dagegen, wenn wir uns auch setzen. Na, bitte. Bitte, meine Herren, nehmen Sie Platz. Die Schauspieler blieben auf Distanz. So musste man das spielen. Die Verdächtigen durften keine Chance haben, einen von ihnen zu überwältigen. Wir haben die Leiche von Tino Rodriguez gefunden. Er arbeitete mit einer gewissen Paula Carter im Eldorado in Vegas, wo ja auch Sie drei arbeiten. Miss Carter ist verschwunden. Unsere Kollegen in Vegas suchen sie. Was ist passiert, Jungs? Habt ihr euch wegen irgendwas in die Wolle gekriegt? Tino war kurz hier und ist wieder weggegangen. Wann war das? Gut, einer Woche. Freitag, glaube ich. Freitag vor einer Woche, oder? Ja, stimmt genau, Steve. Freitag vor einer Woche. Wie lange ist er hier gewesen? Einen Tag. Ist am nächsten Tag wieder nach Vegas zurück. Aber was ist denn passiert? Können Sie uns nicht ein bisschen mehr verraten? Er ist hier ganz in der Nähe gefunden worden, beim Hollywood-Sign. Übel zugerichtet. Starb nach Auskunft des Pathologen an inneren Blutungen. Mein Gott. Das sind aber schlechte Neuigkeiten. Was macht ihr denn alle so in dieser gemütlichen Runde? Ihr wohnt in Vegas. Ihr habt plötzlich alle Urlaub genommen und einer von euch wird ermordet aufgefunden. Ist das Zufall? Wie sollte man es sonst nennen? Wir haben mit einem Freund von Tino gesprochen. Freddy Smith, kennt ihr den? Stand mehrfach in Tinos Terminkalender. Nee, nie gehört. Ersteres stimmte, letzteres nicht. Tino hat ihm erzählt, er würde bald eine hübsche Stange Geld bekommen. Schade, dass er das jetzt nicht mehr genießen kann. Steht euch vielleicht demnächst auch viel Geld ins Haus? Sehen wir so aus? Ja, eigentlich schon. Hört mal, ihr wisst nichts, wir wissen nichts. Was soll das Gequatsche? Wenn ihr uns was anhängt. Aha, mit dem Mund kannst du also auch reden. Was meinst du damit? Du siehst aus wie ein richtiger Zuchtbulle. Für die Muckis hast du doch garantiert eine halbe Apotheke geschluckt. Was geht dich das an, Mann? Mich geht alles was an, was für mich von Interesse ist. Wenn du damit Probleme hast, sollten wir vielleicht kurz mal rausgehen. Hey. Marcel, lass dich nicht provozieren, die haben nichts in der Hand. Was hat Tino hier gemacht? Er hatte keinen Urlaub. Er hatte in der Stadt zu tun. Hat uns kurz besucht. Ihr seid also befreundet? Ja. Intim? Was soll das heißen? Habt ihr euch einen geblasen? Ey, was glaubst du eigentlich, wen du vor dir hast, du Arsch? Einen dämlichen kleinen Scheißer, der meint, er kann einen Mord begehen, ohne dass wir ihm auf die Schliche kommen. Wo warst du an dem Abend? In der Marmont Bar, zusammen mit Marcel, haben Tino dorthin begleitet. Hat Tino sich dort mit jemandem getroffen? Jemanden? Mehreren, besonders mit dem Schwarzen. Homo? Ich konnte ihn nicht in den Arsch gucken, aber ich denke schon. Und was ist mit Ihrem Alibi, Mr. DiGiacomo? Ich war zu Hause. Gelesen, ferngesehen. Und das kann jemand bestätigen? Ja, Steve und Marcel. Wir haben gesehen, dass ich hier war. Und dass ich immer noch hier war, als ihr nach Hause gekommen seid. Ja, stimmt. Von hier zum Sein, das dauert 10 Minuten, Mr. DiGiacomo. Höchstens. Tino kam plötzlich nochmal vorbei, ihr habt Streit bekommen. Sagen wir wegen des Geldes, das Tino erwartete. Du hast ihn umgebracht und ihn dann aus dem Wagen geworfen. Fuck. Check mal den Wagen, da müssen ja Spuren sein. Ja, du hast den Wagen natürlich sofort sauber gemacht. Ja. Wieso bist du am Tag danach eigentlich zum Carwash an der La Brea gefahren? Wie meinst du das? Du hast ja selbst gesagt, dass der Mustang völlig verdreckt ist. Wir sind mit dem Wagen aus Vegas hergefahren. Durch die Wüste. Da ist es doch klar, dass... Ich finde es gar nicht nett von dir, dass du deinen Freund so verdächtig machst. Das solltest du nicht tun. Wirkt sich immer ganz anders aus, als man denkt. Marcel und ich waren die ganze Nacht in der Marmont Bar. Das besagt nichts. Zeit genug, um Tino abzumuxen. Wo warst du denn in der Nacht? Vielleicht hast du dich ja an ihm vergriffen, ha? Okay, Jungs. Ich habe mich bis jetzt zurückgehalten, weil es mir heute nicht besonders gut geht. Ich habe euch zugehört, aber jetzt will ich nach Hause. Ihr redet Müll. Cage löste seine Krawatte, lockerte den obersten Hemdknopf und nahm die Sonnenbrille ab. Ihr müsst wissen, Jungs, dass ich ein fotografisches Gedächtnis habe. Und um euch klarzumachen, was ich meine, wiederhole ich mal kurz, wie unser Eintritt hier verlaufen ist. Wir klingeln und du, Rodney, öffnest. Hank dort sagt, dass wir ein paar Fragen zu Tino Rodriguez hätten. Und du fragst daraufhin erstaunt, wer? Und daraufhin sagt Hank nochmal, Tino Rodriguez, er hat sich zuletzt in diesem Haus lebend aufgehalten. So war das. Und daraufhin sagtest du wieder, Tino, ach ja, Tino, der arbeitet doch auch im Casino, nicht? Hör mal, Rodney, wenn Tino noch vor kurzem hier war, du hast mit ihm hier gesessen, du kennst ihn von deiner Arbeit her und du sagst zu uns, der arbeitet doch auch im Casino, nicht? Dann machst du dich äußerst verdächtig. Dann machst du es uns sehr schwer, dich nicht mit aufs Präsidium zu nehmen. Wenn man mich fragen würde, ob ich Tommy Bergman kenne, dann würde ich sagen, ja natürlich, wieso fragst du? Rodney, das wäre eine normale menschliche Reaktion. Also keine fiese Matenten. Du manövrierst dich mit sowas nur in die Scheiße. Und das ist doch gar nicht nötig. Sag's ihnen, Tom. Sag ihnen, weshalb wir hier sind. Wir haben einen Zeugen für den Mord. Einen Spaziergänger, der seinen Hund ausgeführt hat. Er hat etwa zur Tatzeit einen Schwarzen in der Nähe des Sahn gesehen. Möglicherweise derselbe, den ihr in der Marmont Bar gesehen habt. Wir haben ihm Fotos vorgelegt, aber er ist sich seiner Sache nicht sicher. Was wir jetzt von euch wollen ist, kommt aufs Präsidium und seht euch die Verdächtigen an. Vielleicht ist er ja dabei. Okay. Wann? In einer Stunde. Sagen wir 3:30 downtown. Eine Gegenüberstellung? Ein Line-up, ja. Ihr werdet uns eine große Hilfe. Zimmer 518. Wir sind um 3:30 da. Entschuldigt, ich war vorhin etwas durcheinander. Ja, ein schwaches Argument. Die Schauspieler erhoben sich und gingen als Erste in die Halle. Plötzlich drehte Cage sich um. Ach ja, der Schlüssel. Was für ein Schlüssel? Wir haben in Tinos Haus ein FedEx-Kuvert gefunden, leer. Hat er von hier aus nach Vegas geschickt, an dem Tag, an dem er ermordet wurde. Adressiert an diese Paula Carter. Der Typ, der Tino bedient hatte, wusste noch, dass es sich um einen Schlüssel gehandelt hat. Irgendeine Ahnung, was dieser Schlüssel zu bedeuten hat? Keine Ahnung. Er hat einen Schlüssel verschickt? Hat er euch was davon erzählt? Nee, nichts. Dann nichts für ungut. 3:45 Uhr. Und sollte sich diese Paula Carter melden, möchten wir das sofort erfahren, okay? Okay. Sie ging nach draußen, in die Sonne hinein. Sind Sie weg? Nein. Sie stehen bei dem Uniformkorb. Sie geben ihm die Hand. Na, jetzt gehen Sie zu Ihrem eigenen Wagen. Steigen ein. Wenn ich diese Schlampe zu fassen kriege, der drehe ich den Hals um. Es muss eine Erklärung dafür geben. Die Erklärung ist, dass die beiden uns bescheißen wollen. Und wieso bringt er das Geld dann erst zu uns? Wieso kommt Tino zu uns, wenn er dich teilen will? Shit, es war verabredet, dass er den Schlüssel behalten soll. Ganz ruhig. Warum gibt er den Schlüssel aus der Hand? Steckt ihn in den Briefumschlag. Pass auf, Paula hat den Schlüssel. Die wartet einfach, bis wir mürbe werden und aufgeben. Oder sie will eine andere Verteilung rausschlagen. Will Tinos Anteil noch dazu. Wenn die mir in die Finger kommt. Du machst gar nichts. Ich tu, was nötig ist. Diese Tussi hat uns doch alle in der Hand. Wahrscheinlich wartet die hier irgendwo in der Nähe darauf, dass wir das Haus verlassen, damit sie die Knete in aller Ruhe abräumen kann. Ach, Quatsch. Ich ruf sie an. Ja, mach das. Geh ran, Kate. Hallo? Ja, ich bin auf der Suche nach Paula. Ach, sie ist nicht da. Nee, ich dachte, sie wäre bei euch. Ja, und Kate? Ein Korb. Aha. Ist nicht nötig. Danke. Dieses Luder. Was ist passiert? Dass sie wegen einer Freundin nach Vegas müsste, die ein Kind bekommt. Die Freundin läuft munter in der Gegend herum. Von wegen wen? Wer hat also gelogen? Sag ich doch, die ist wegen dem Schlüssel gefahren, diese Dreckschleuder. Wir müssen nach Vegas. Verdammt, dass sie überhaupt geboren wurde. Ja? Was ist? Das erledige ich selber, kapiert? Haben Sie es geschluckt? Ich schlag ihr eigenhändig die Zähne aus. Von mir aus, aber was machen wir jetzt? Ich würde sagen, die Szene ist gekauft. Ja, wir fahren keine Meckelei. Und dann gleich. Hätten wir die Rollen vielleicht anders anlegen sollen? Darauf wartet die doch nur, dass wir das Haus verlassen. Haben Sie einen von uns erkannt? Ihr wart perfekt. Rodney will mir jetzt alle Zähne einschlagen, weil er glaubt, dass ich den Schlüssel habe. Besorgen wir Plasma und Sprengstoff. Nach Vegas zu fahren ist zu riskant. Und? Wie geht es dir dabei? Stopp. Gut. Ich bleib Maria hier. Ja. Ihr beide besorgt die Sachen. Wieso bleibst du hier? Und dir? Ich will auf Nummer sicher gehen. Ach, und das ist nicht der Fall, wenn ich auf den Tresor aufpasse? Was ist denn da los? Selber. Halt mal den Hörer näher an den Empfänger. Sag mir, dass du keine Sonderabmachung mit dem Luder getroffen hast? Du weißt doch, was ich von ihr halte. Sie ist eine verlogene Nutte, die gerne die Beine breit macht. Hauptsache, es bringt dir was. Du hast ja ordentlich zwischen diesen beiden gehaust, mein lieber Rod. Bist ein bisschen weich geworden im Hirn, eh? Die hat sie doch nur die Eier gelutscht, damit sie an die Cola rankommt. Du Arsch. Du Riesenarsch. Spitzt du Mann? Hey, was soll das? Leg das Ding weg. Der hat einen Revolver. War ein Scherz. Doch, von wegen Scherz, ja? Vielleicht machst du ja gemeinsame Sachen mit ihr. Euch ist doch nicht zu trauen. Keinem von euch. Ihr wart es, die Tino ermordet haben. Hey, kein Stuss, warum sollten wir? Weil ihr den Schlüssel wolltet. Tino hat mir erzählt, dass ihr ihm angeboten hattet, die nach Lex zu fahren. Da habt ihr ihn zusammengeschlagen. So war's doch. Masse konnte sich nicht mehr beherrschen. Mann, überleg doch mal. Schnauze! Vermutlich habt ihr mit mir dasselbe vor. Was, Steve? Auf das Sofa. Los rüber, zu Masse. Ich will euch beide da zusammen sehen, ja? Komm, hüpf nah beieinander. Hey, komm. Den Krankenwagen rufen. Steve! Stevie! Oh mein Gott, was sollen wir jetzt machen, du blöder Arsch? Jetzt guck, was du angerichtet hast. Verdammter Arsch! Ihr habt ihn umgebracht. Gib's zu. Shit. Ja! Was geht's dich an? Guck doch, was du gemacht hast. Knall Steve einfach ab. Spiel dich doch nicht so auf, du Gottverdammter! Während Rodney das Wohnzimmer verließ, vermutlich um seine Koffer zu packen, verabredeten Green und Paula eine neue Strategie. Green sollte sich als Detective Bergman nochmal bei ihm melden und den Termin für die Gegenüberstellung um einen Tag verschieben. Danach würde Paula sich einschalten. Rodney, ich bin's. Paula. Wo bist du? Wieso hast du mich reingelegt? Rod, ich musste etwas klären. Ich hab dich nicht reingelegt. Kennst du Freddy Smith? Ich hatte dir erzählt, dass er im Casino angerufen hat. Tinos Lover. Smith hat Tinos Schlüssel. Tino wollte uns linken. Tino hatte gar nicht vor, mit uns zu teilen. Ihr müsst kommen. Wo bist du? Im Riviera. Smith arbeitet hier. Ich bleibe an ihm dran. Ich komme allein. Steve und Muscle bleiben hier. Mein Gott, Paula, ich dachte... Was? Nichts. Ich liebe dich, Schatz. Ich komme mit der nächsten Maschine. Wenn dies ein Film wäre, zeigte die erste Einstellung einen hellbeigen betagten Oldsmobile, der über die Whitley Avenue zu den Whitley Heights hinaufkriecht, tuckernd, qualmend. Im Hintergrund der stark ansteigenden Straße der Hollywood Freeway mit seinem emporquellenden Verkehrslärm. In Fahrtrichtung Palmen und heruntergekommene Apartmentgebäude. Scharfe Konturen durch die dicht über den Dächern einfallende kalifornische Sonne. Es ist bereits Nachmittag. Wenn dies ein Film wäre. Sie erinnern sich, die Eingangsszene. Es ist aber kein Film. Noch nicht einmal ein komplett ausgearbeitetes Drehbuch. Ein Treatment vielmehr, das sich irgendwie zu Ereignissen verhält, die vor gut einem Jahr tatsächlich stattgefunden haben. Dass Tom die Schlussszene an den Anfang stellt, ist dramaturgisch geschickt. Dass er vor der eigentlichen Auflösung einen Schnitt macht, dürfte freilich nicht nur dem Effekt geschuldet sein. Bis zum Einbruch in die Villa und dem Öffnen des Tresors kann seine Story für sich in Anspruch nehmen, mehr oder weniger plausibel zu sein. So oder so ähnlich könnte es gewesen sein. Der Schluss ist möglicherweise wirklich großes Kino. Mr. Green, walten Sie Ihres Amtes. Green nahm den Schlüssel aus seiner Hosentasche, schob den Metalldeckel vor dem Schloss beiseite und steckte den Schlüssel hinein. Hat sie uns gelinkt? Passt er? Green drehte den Schlüssel herum. Die Mechanik bewegte sich reibungslos. Mit beiden Händen fasste er den Hebel oberhalb des Schlosses und bewegte ihn nach links. Wie Olivenöl. Dann zog er die Tresortür auf. Im Schein der Taschenlampen wurden Stapel von Banknoten sichtbar. An der Hand eines Buchhalters säuberlich nebeneinander aufgetürmt. Millionen von Dollar, geschichtet, geordnet, fertig zum Gebrauch. Hastig ließen sie ihre Koffer aufschnappen. Ihr Drecksäcke! Rodney stand in der Türöffnung, den Revolver auf Benson gerichtet. Du hättest deinen Schnurrbart dran lassen und die Brille aufbehalten sollen, Mr. Elektriker. Ich bin da vorhin an euch vorbeigefahren und auf der La Brea dachte ich plötzlich, shit, der kommt dir doch bekannt vor. Das war doch dieser berühmte Scheißschauspieler, der hier die Alarmanlage installiert hat. Der hat das alles auf dem Gewissen. Willst du nicht rangehen? Gib's mir her! Ja? Es war klar, wer das war. Paula, die von Charlie alarmiert worden war, dass der Mustang zurückgekehrt war. Du mieses, dreckiges Luder. Du Scheißnudde, ich war wirklich auf dem Weg zu dir, weißt du das? Spar dir deine Worte, du Arsch. Das ist viel zu durchsichtig. Lass deine Waffe fallen. Bruchteil einer Sekunde hatte gereicht, die Waffe zu ziehen. Jetzt drückte Cage Rodney den Lauf seiner Spielzeugpistole an den Kopf. Lass die Waffe fallen. Wenn du schießt, ist der Alter auch dran. Cage gab ihm keine Chance. Vor Greens Augen wurde Rodney hingerichtet. Ehe er auf Benson hätte feuern können, explodierte sein Kopf. Und alles Leben wich aus dem Körper. Für einen unglaublichen Moment stand er weiter aufrecht. Dann taumelte er und mit einem dumpfen Plopp sackte der Körper auf den Boden. Du hast gesagt, das ist ein Plastikding. Hattest du gesagt? Ich hab gelogen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Heißt es gemeinhin im Märchen. Auch in den modernen aus Hollywood. Stimmt aber nicht immer. Auch Tom hat gelogen, wenn man seinen Drehbuchentwurf als Tatsachenbericht liest. Benson hat den Coup nicht lebend überstanden. Im Treatment behauptet Green, dass die drei Schauspieler noch vor ihrer Flucht auf dringenden Wunsch Paulas Tino im Garten von Bensons Villa beigesetzt hätten. Nachdem dies dem LAPD bekannt geworden war, wurden entsprechende Nachforschungen angestellt, mit dem Ergebnis, dass in dem Garten tatsächlich Reste eines menschlichen Skeletts gefunden wurden, nämlich die von Floyd Benson. Das Resultat der ballistischen Analyse legt die Vermutung nahe, dass Rodney, bevor er selber erschossen wurde, Benson doch noch erwischt hat. Von den übrigen Beteiligten fehlen, soviel ich weiß, bis heute verlässliche Spuren. Paula Carter, alias Vanessa Wallace, ist gänzlich abgetaucht. Angeblich befindet sie sich ja bei Tom, oder zumindest in seiner Nähe. Einen Beleg dafür gibt es nicht. Und völlig ungeklärt ist, wo der Leichnam von Tino Rodriguez verblieben ist. Ja, ob es Tino in diesem Spiel überhaupt gegeben hat. Und wenn ja, ob tot oder lebendig? Ein befriedigendes Ergebnis gibt es nicht bei dieser Story. Für mich endet die Geschichte vorläufig mit der Ungewissheit, ob mein alter Freund Tom noch lebt. Aber auch mit dem Wissen, dass es ihm gelungen ist, was immer er erlebt hat, in die sinngebende Form der Fiktion zu verwandeln. Darin ist er sich in seinem Selbstverständnis als Schauspieler treu geblieben. Ich schicke dir beiliegende Seiten, weil ich möchte, dass die Person hinter dem Skript für dich kenntlich wird. Es hat den Anschein, als hätte alles, was ich durchgemacht habe, letztendlich zu meinem heutigen Sein führen müssen. Als hätte ich, der ich einen mir im Grunde fremden Namen angenommen hatte, als hätte ich nur durch das Spielen meine eigentliche Identität finden können. Und in dieser Affäre habe ich mich endgültig freigespielt. Der Argwohn, der immer schon jeden meiner Schritte begleitete, ist jetzt zu einem notwendigen Reflex geworden. Ich muss vorsichtig sein, über mein Fortbestehen wachen, muss scheinbar nichtige Details beachten, das leichte Knarren in den Balken des Hauses, ein Vorhang in Bewegung, der den Lufthauch verrät, noch bevor man ihn spürt, der flüchtende Salamander, der das Verhängnis ankündigt. Ich fühle mich nicht eigentlich bedroht, nicht mehr als zu der Zeit, da ich im St. Francis hauste. Ich schlafe ohne Waffe. Und der Hund, den ich seit kurzem habe, ein junger Labrador, würde einen sich hereinschleichenden Killer, schwanzwedelnd, begrüßen. Dennoch möchte ich meinen Verfolgern den Triumph nicht gönnen. Wer uns jagt, muss wissen, wie sehr Paula Labradore liebt. Ich habe keine Ahnung, wie viele Labradorzüchter es auf der Welt gibt, wie schnell man uns auf diesem Weg aufspüren könnte. Aber ich denke, dass wir eines Tages Hunde und Zwinger werden verkaufen müssen. In einem anderen Land. Die Spuren hinter uns verwischen. Buße tun und gereinigt werden. Uns auflösen und neu geboren werden. Als Tino und Vanessa. Dein Thomas Bergmann. Der Himmel von Hollywood. Zweiter Teil, Paula, von Leon de Winter. Aus dem Niederländischen von Hanni Ehlers. Die Rollen und ihre Darsteller: Arnold Schwarz, Walter Renneisen. Erzähler: Wolfgang Kondrus. Tom Green, Dietmar Müß. Jimmy Cage, Peer Augustinski. Floyd Benson, Peter Rogisch. Paula Carter, Angelika Bartsch. Rodney, Simon Rühack. Steve, Christian Berkel. Muscle, Thomas Gimbel. Technische Realisation Ilse Siewecke und Jeanette Wirz-Fabian. Regieassistenz Vivien Koppelmann. Bearbeitung und Regie Christoph Dietrich.